Männchen von Tharau ist's, die mir gefällt. Sie ist mein Leben, mein Gut und mein Geld. Männchen von Tharau hat wieder ihr Herz. Von Tharau, mein Reichtum, mein Gut. Du meine Seele, mein Fleisch und mein Blut. Würdest du gleich einmal von mir getrennt? Lebt es da, wo man die Sonne kaum kennt? Ich will dir fallen durch Wälder und Meer, Eisen und Kerker und feindliches Heer. Händchen von Tharau, mein Licht, meine Sonne, mein Leben schließ ich um deines herum. Der blaue Engel. Hörspiel von Michael Farin nach dem Film von Josef von Sternberg. Üb immer Treu und Redlichkeit bis an dein kühles Grab. Und weiche keinen Finger breit von Gottes Wegen ab. Dann wirst du wie auf grünen Auen durchs Pilgerleben gehen. Dann kannst du sonder Furcht und Grauen dem Tod ins Antlitz sehen. Dann wird die Sichel und der Pflug in deiner Hand so leicht. Dann singest du beim Wasserkrug, als wär dir Wein gereicht. Altstadtgasse. Laut schnatternde Gänse werden in einen Käfig geworfen. Ein Zigarrengeschäft. Auf einem Plakat Lola Lola in provozierender Haltung mit zurückgeworfenem Kopf. Ein Mädchen schüttet einen Eimer Wasser gegen die Scheibe des Schaufensters und beginnt mit einem Lappen die Scheibe abzuwischen. Plötzlich hält es inne, mustert Lolas Beine, tritt einen Schritt zurück, dreht sich und versucht Lolas Pose zu imitieren. Treppenhaus. Ein rundes Türschild. Aufschrift Professor Dr. Rath. Die Wirtschafterin klopft an die Schlafzimmertür. Herr Professor, das Frühstück. Raths Studierzimmer. Der Professor setzt sich an den Frühstückstisch. Er gießt sich eine Tasse Kaffee ein und etwas Milch. Dabei wendet er sich in Richtung Fenster. Der Vogelbauer, auf den etwas Sonne fällt. Es ist kein Vogel zu sehen. Er nimmt ein Stück Zucker, steht auf, immer noch pfeifend, und tritt an den Käfig. Sein Pfeifen erstickt. Besorgt öffnet er ihn und holt den Vogel heraus. Er ist tot. Die Wirtschafterin stellt Raths Frühstück auf den Tisch und tritt dann zu dem schweigend dastehenden Professor. Na, gesungen hat er sowieso nicht mehr. Sie nimmt ihm den toten Vogel aus der Hand, geht zum Ofen, öffnet dessen Tür, wirft den Vogel hinein. Rath setzt sich wie abwesend an den Tisch. Er wirft das für den Vogel bestimmte Stück Zucker in den Kaffee und rührt um, den Kopf zur Seite geneigt. Klassenzimmer. Der Primus, sauber frisiert, blond, mit Brille, putzt die Tafel und blickt dabei zu seinen Klassenkameraden. Lohmann pustet auf ein Foto, das er in der Hand hält. Ein Schüler drängt sich vor. Ach, mach doch mal Platz. Lohmann pustet noch einmal auf das Bild. Goldstaub schleicht sich zum Pult, nimmt einen Bleistift und das Klassenbuch. Auf dem Etikett steht Professor Rath. Goldstaub schreibt über das R von Rath ein großes Un und malt mit ein paar Strichen eine Karikatur dazu. Er drückt so fest auf den Deckel, dass der Bleistift abbricht. Treppenhaus vor Raths Wohnungstür. Die Tür öffnet sich. Rath in Mantel und Hut mit Tasche und Stock tritt heraus. Ein großes Ziffernblatt. Der kleine Zeiger rückt vor. Eine weiße Taube fliegt vorbei. Die Figuren des Glockenspiels ziehen vorüber. Es ist 8 Uhr. Klassenzimmer. Stimmengewirr. Lass mich doch! Jetzt lass mich los! Der Primus steht zwischen Pult und Tafel. Er wird von einem der Streitenden zur Seite gestoßen. Da stürzt Goldstaub herein. Achtung! Der Olle kommt! Rath tritt herein. Die Schüler schnellen von den Plätzen hoch. Setzen. Rath, bereits sitzend, zieht ein Taschentuch aus der Hosentasche, entfaltet es, schneuzt sich laut, räuspert sich, tupft sich mit dem Tuch Nase und Schnurrbart ab, steckt das Tuch wieder ein, nimmt das vor sich liegende Klassenbuch, will es aufschlagen, stutzt. Der Primus Angst sitzt stramm aufgerichtet auf seinem Platz, blickt in Richtung Rath und wendet dann etwas den Kopf in Richtung Goldstaub und Lohmann. Goldstaub sitzt mit Unschuldsmiene auf seinem Platz. Rath richtet sich auf. Angst, kommen Sie her. Er gibt ihm einen Radiergummi. Entfernen Sie dies. Angst blickt in Richtung Goldstaub. Rath folgt seinem Blick. Nach einer Weile nimmt er ihm den Radiergummi weg. Also, wo sind wir gestern stehen geblieben? Hamlet. Rath lässt seinen Blick über die Klasse wandern. Lohmann. Rath macht mit den Händen eine auffordernde Bewegung. Nun. Rath dreht einen Bleistift zwischen den Fingern. To be or not. To be. Not be said is falsch. Rath steht auf. Sie können ja noch nicht einmal den englischen Artikel aussprechen. Sprechen Sie mir nach. The. The. The. The. The. The. The. The. Zähne auseinander. Rath steckt Lohmann den Bleistift in den Mund. The. The. The. The. The. The. Setzen. Aufsatzhefte heraus. Schreiben Sie. Julius Cäsar. Was wäre geschehen, wenn Marc Anton die Grabrede nicht gehalten hätte? Rath richtet sich auf, verschränkt die Arme hinter dem Rücken und geht, während die Schüler zu schreiben anfangen, zum Fenster. Durch das Sonne ins Klassenzimmer kommt. Rath öffnet es. Rath mustert Lohmann und geht dann die Fensterreihe entlang, bleibt stehen, nimmt die Brille ab. Goldstaub, der hinter Lohmann sitzt, beugt sich vor. Rath, der Goldstaubs Bewegung bemerkt hat, setzt die Brille wieder auf. Goldstaub beugt sich noch etwas weiter vor. Rath geht mit entschlossener Miene in Richtung Lohmann und Goldstaub. Er reißt Lohmann ein Foto aus der Hand, betrachtet es, blickt abwechselnd auf Lohmann, Goldstaub und die Klasse. Lohmann, stehen Sie auf. Rath legt das Foto in sein Notizbuch. Setzen Sie sich. Er schließt den ersten Knopf seines Fracks, zieht das Taschentuch aus der Hosentasche und schneuzt sich laut und vernehmlich. Wir sprechen uns noch. Würdest du gleich einmal von mir getrennt, liebtest da, wo man die Sonne kaum kennt. Angst steht zerknirscht, die Klassenhefte unterm Arm, vor Raths Studierzimmertür. Rath legt Hut und Mantel ab und streckt den rechten Arm in Richtung Zimmer. Hinein! Angst öffnet die Tür. Rath folgt ihm. Hierher. Angst, der an der Tür, die Mütze devot in der Hand stehen geblieben ist, setzt sich in Bewegung. Rat nimmt ihm die Hefte aus der Hand. Er zeigt auf den freien Stuhl. Setzen Sie sich. Angst setzt sich mit gesenktem Kopf. Mein Primus. Angst will mit weinerlicher Stimme. Schweigen Sie. Rat sieht ihn lange an. Sehen Sie mich an. Angst hebt den Kopf. Woher haben die die Postkarte? Lügen Sie nicht. Woher? Sie können mich alle nicht leiden, weil ich nachts nicht mitmache. Was machen Sie nicht mit? Die anderen. Heraus mit der Wahrheit. Die anderen sitzen jede Nacht im Blauen Engel. Mit Frauenzimmern. Wo? Im Blauen Engel. Im Blauen Engel. Rat, unverwandt Angst anstarrend, stützt sich im Zurücklehnen auf die Stuhllehne. Gehen Sie, wir sprechen uns noch. Angst geht zur Tür. Rat blickt Angst nach. Angst schließt die Tür. Rat nimmt das Foto aus seinem Notizbuch. Er blickt Richtung Tür. Statt eines Rocks aufgeklebte Wollfransen. Rat pustet gegen das Foto. Die sich heben. Rat pustet etwas stärker. Und dabei die Oberschenkel einer Tänzerin freigeben. Lola, Lola, das ist Rasse für sich. Auf der Bühne des Blauen Engel wiegt sich Lola in den Hüften und stellt pompöse Strumpfbänder zur Schau. Lola, Lola, das ist schon ein Problem. Einmal Eisbein mit Sauerkraut. Jeder Freier steht stramm. Sie trägt ein glänzend schwarzes, eng anliegendes Kostüm. Bin die fesche Lola, die Hände an den Hüften, blickt sie ins Publikum. Ich hab ein Pianola zu Haus in meinem Salon. Doch will mich wer begleiten hier unten aus dem Saal. Dem hau ich in die Seiten und tret ihm aufs Pedal. Drei Pilz bitte. Drei Pilz, jawohl, Herr. Lola, Lola, oft kopiert nie erreicht. Kennen Sie denn vielleicht noch ein Weib, das mir gleicht? Lola, Lola, meckert im Grammophon, auch im Radio schon hört man die Sensation. Ich bin die fesche Lola, der Liebling der Saison. Ich hab ein Pianola zu Haus in meinem Salon. Doch will mich wer begleiten hier unten aus dem Saal, dem hau ich in die Seiten und dreht ihm aufs Pedal. Spärlich beleuchtete Gasse. Rat in Mantel, Hut und Stock. In einem Hauseingang lehnt eine Dirne. Sie raucht. Rat zieht seinen Mantel zurecht und wechselt die Seite. Männer gibt es dünn und dick, groß und klein und kräftig, andere wieder schön und schick, schüchtern oder heftig. Wie er aussieht, mir egal, irgendeinen trifft die Wahl. Wo ist die Beilage? Komm sofort. Kinder, heute Abend, da such ich mir was aus, einen Mann, einen richtigen Mann. Garderobe Lolas. Lola pudert sich. Bei ihr sitzen Lohmann und Goldstaub. Richtigen Mann. Lola gibt Goldstaub die Puderquaste und nimmt Lohmann die Zigarette aus dem Mund. Sie macht einen Zug und gibt sie Lohmann zurück. Lola rückt ihre Perücke zurecht. Einen Mann, der noch küssen will und kann. Einen Mann, einen richtigen Mann. Rat geht durch eine dunkle Gasse mit schrägen Häusern auf eine Laterne zu. Hinter ihm sein Schatten auf einer Hauswand. Eine Schiffssirene ertönt. Frühling kommt, der Sperling piept, Duft aus Blütenkelchen. Bin in einen Mann verliebt, weiße Perücke, durch ihr Rokokokleid schimmern ihre Beine. Lohmann und Goldstaub, rauchend und biertrinkend, schauen fasziniert zur Bühne. Die Jungs hängen mir schon zum Halse raus. Unter dem Gejohle des Publikums dreht sie sich um. Ihr Kleid hat kein Hinterteil und gibt den Blick auf ihre Beine und ein unten gerüschtes, nicht sehr straff sitzendes Höschen frei. Noch ein Grog. Einen Grog. Kurz einen Mann, der noch küssen will und kann. Rat steht vor der Eingangstür zum Blauen Engel. Er blickt kurz durch die schmutzigen Scheiben, öffnet die Tür und betritt das Lokal. Goldstaub hat Rat kommen sehen. Er stößt Lohmann an. Sie stürzen davon. Rat bahnt sich durch überall herabhängende Netze einen Weg in den Saal. Lola geht zum Bühnenscheinwerfer, schwenkt ihn ins Publikum. Das Licht des Scheinwerfers trifft Rat. Rat blickt irritiert und hilflos erst ins johlende Publikum, dann auf die Bühne. Plötzlich schweift sein Blick ab und richtet sich starr auf etwas. Goldstaub steht am Ausschank. Als er den Blick Rats bemerkt, halt, rennt er davon. Halt, stehen bleiben! Goldstaub verschwindet in der Garderobe. Rat stürzt hinterher. In der Tür zur Garderobe steht ein Clown. Rat stößt ihn beiseite. Rat reißt eine Tür auf und stürzt in einen Raum, in dem sich mehrere leicht bekleidete Frauen befinden. Einen richtigen Mann. Lola betritt ihre Garderobe. Hinter der spanischen Wand kauert Goldstaub. Lola geht zum Schminktisch. Da kommt Rat die Treppe herunter. Was fällt Ihnen denn ein? Was machen Sie in meinem Schlafzimmer? Sie sind also die Künstlerin Lola Lola? Lola macht eine verwunderte Kopfbewegung und nimmt die Perücke ab. Sind Sie vielleicht von der Polizei? Sie beginnt, ihre Haare zu kämmen. Sie irren, mein Fräulein. Gestatten, Dr. Immanuel Rath, Professor am hiesigen Gymnasium. Lola kämmt ihre Haare. Sie können ruhig den Hut abnehmen. Rath nimmt irritiert den Hut ab. Lola schminkt sich die Lippen. Was wollen Sie eigentlich hier? Ich bin in amtlicher Eigenschaft an diesem Ort. Sie verführen meine Schüler. Ausgerechnet. Glauben Sie, ich habe hier einen Kinderladen? Lola tritt am Rock nestelnd hinter die spanische Wand, sieht Goldstaub, lächelt, tritt wieder hervor und löst ihren Rock. Bekleidet mit dem Oberteil ihres Kostüms und der Rockhose, stellt sie den rechten Fuß auf einen Polsterstuhl und zieht sich den Schuh aus. Rat schielt zu ihr hinüber. Lola zieht auch ihren Strumpf aus. Na, nun sagen Sie gar nichts mehr. Lola nimmt den Strumpf von der Schulter und zieht ihn durch die Hände. Ich kann hier unmöglich bleiben. Ich kompromittiere Sie. Wenn Sie hübsch artig sind, dann können Sie bleiben. Lola nimmt ihm den Hut aus der Hand und legt ihn auf den Tisch. Dann geht sie an Rat vorbei die Treppe hinauf. Auf der Treppe streift sie ihren Schlüpfer ab. Aufpassen, Herr Pfarrer. Sie wirft Rat den Schlüpfer auf die Schulter. Eine Sängerin betritt die Garderobe. Sie? Sie, dass mir keine Klagen kommen. Sie nimmt ihm den Schlüpfer von der Schulter und wirft ihn zur spanischen Wand hinüber. Goldstaub nimmt ihn blitzschnell an sich. Erschöpft und benommen lässt sich Rat gegen den Schminktisch Lolas fallen. Durch die Tür kommt ein prächtig ausstaffierter Dompteur mit einem auf den Hinterbeinen gehenden Bären. Sie laufen an dem verblüfften Rat vorbei. Goldstaub kriecht aus seinem Versteck hervor und steckt Lolas Schlüpfer in Rats Manteltasche. Lola kommt die Treppe herunter. Sie geht zu Rat, der auf ihrem Stuhl sitzt. Sie lässt ihn einmal um sich selbst kreisen und stellt sich dann lächelnd in Pose. Na, wie gefalle ich Ihnen? Rat setzt seine Brille auf. Lola macht sich den Rock an der Hüfte fest. Na, die haben's heute aber eilig. Lola rückt den Rock noch einmal zurecht und lächelt Rat dabei kess zu. Wo habe ich nur meinen Hut. Die Tür hinter Rat öffnet sich. Ein Mann mit Bart und eine Frau betreten die Garderobe. Sie wollen also nicht mehr saufen? Also, verehrte Chanteuse, was ist denn in Sie gefahren? Sie haben zu saufen. Was denken Sie eigentlich, wer Sie sind? Kunst. Was soll ich denn mit Ihrer Kunst anfangen? Einen Dreck. Wenn Sie nicht saufen wollen, schmeiße ich Sie raus. Und jetzt ab und Umsatz gemacht. Aber Dalli. Der Mann dreht sich um, sieht Lola, dann Rat. Was hast du dir denn da für einen Bräutigam angelacht? Nur den Professor von den Schuljungen. Der Mann nimmt sich staunend den künstlichen Bart ab und wendet sich Rat zu. Professor? Am hiesigen Gymnasium. Dr. Immanuel Rat. Dann passen wir ja zusammen. Wie meinen Sie das? Wissenschaft und Kunst. Gestatten Sie, dass ich mich vorstelle. Kiepert, Direktor von dem Ganzen hier und Zauberkünstler. Warum hast du mich denn nicht rufen lassen, Lola? Es ist mir eine Ehre, einen von den Herren Honoratioren dieses Städtchens persönlich bei mir begrüßen zu können. Ich bin hier... Ich weiß, wie zu Hause. Nein. Ich bin hier... Ja, ich sehe ja, dass Sie hier sind und ich freue mich darüber. Warum hast du mich denn nicht rufen lassen? Bin ich der Direktor oder bin ich's nicht? Ein alter Ochse bist du. Raus, mach deine Nummer. Mensch, mach dir bloß keinen Fleck. Lola dreht sich lässig um und schließt die Tür hinter sich. Fabelhaftes Weib. Was, Herr Professor? Ich muss sagen, Sie haben wirklich einen tadellosen Geschmack. Was fällt denn Ihnen ein? Aber so regen Sie sich doch nicht auf. Wir sind doch unter uns. Ich mache die Sache doch schon so lange. Das Fräulein ist doch... Ach, ist doch so... Ich bin hier wegen meiner Schüler. Schüler? Sie beherbergen meine Schüler. Ich? Ja. Aber bei mir verkehren doch nur... Sie sind ein elender Lügner. Sie nennen mich Lügner? Sie nennen mich Lügner? Er geht auf Rat zu. Rat tritt ein Stückchen zurück. Die spanische Wand fällt um. Ah! Oldstaub springt auf. Halt! Hierher! Bube! Steh! Stehen bleiben! Halt! Halt! Bleiben Sie stehen! Rats Zimmer. Nacht. Er sitzt auf einem Stuhl, aufgelöst, mit wirrem Haar. Er streicht sich über die Stirn, greift in die Tasche und zieht statt des Taschentuchs Lolas Schlüpfer heraus. Er fährt sich damit über die Stirn, nimmt die Brille ab, wischt sich mit dem Schlüpfer über die Augen und bemerkt, dass er Lolas Hose in den Händen hält. Er mustert sie ungläubig. Der Altstadt in der Morgensonne. Das Vorzimmer Rats. Er kommt aus dem Studierzimmer, nimmt den Mantel vom Kleiderhaken. Seine Wirtschafterin hilft ihm in den Mantel. Rat nimmt Tasche und Stock. Wo haben Sie denn bloß wieder Ihren Hut liegen lassen? Rat geht suchend in sein Zimmer. Mit einem Zylinder kehrt er zurück. Das Klassenzimmer. Die Schüler sitzen auf ihren Plätzen. Die Tür öffnet sich. Die Gymnasiasten stehen auf. Rat tritt herein und setzt sich ans Pult. Setzen Sie sich. Rat holt sein Taschentuch hervor, entfaltet es, schneuzt sich kurz, legt es zusammen, betupft sich Nase und Schnurrbart, steckt es wieder ein und schlägt das Klassenbuch auf. Lohmann und Goldstaub schauen sich verwundert an. Das langgezogene Heulen einer Schiffssirene. Rats Schatten fällt auf eine Hauswand. Lolas Garderobe. Lola sitzt an ihrem Tisch und schminkt sich ab. Ihr gegenüber Lohmann, rauchend. Na? Und gesagt hat er gar nichts? Ach wo, der hat ja Angst vor uns. Lola reinigt sich die Finger an einem Tuch. I love you. Oh, Mensch, hör doch auf mit dem englischen Quatsch. Direktor Kiepert tritt ein, einen Hasen in der Hand. Neben ihm ein Clown, zerknirscht. Ach, alter Dussel. Du hast mir die ganze Nummer versaut. Ich verlange einen Goldfisch und du bringst mir einen Karnickel. Ah, sieh einer an, der Herr Student. Schon wieder einmal. Lohmann greift in die Seitentasche, holt eine zusammengeknüllte Banknote heraus und gibt sie Kiepert. Naja, für heute will ich noch mal erlauben. Ihr bringt einen ja um die Konzession. Goldstaub stürzt herein. Er kommt! Wir! Unrat! Lohmann rennt mit Goldstaub zur Tür. Nee, meine Herren, nicht durchs Lokal. Runter in den Keller. Lohmann und Goldstaub verschwinden im Kellerverschlag. Guten Abend, Herr Professor. Das ist aber eine Überraschung. Rat lüftet den Zylinder. Er folgt der einladenden Geste Kieperts und betritt Lolas Garderobe. Lola, vor dem Spiegel. Sie ist mit ihrem Kostüm beschäftigt. Sie dreht sich um, lächelt erfreut. Immer herein, Herr Professor. Sie werden schon mit Sehnsucht erwartet. Rat nimmt den Zylinder ab, macht eine kleine Verbeugung und schließt die Tür. Ich habe gewusst, dass Sie wiederkommen. Bei mir kommen Sie alle wieder. Rat tritt an sie heran, ein Päckchen in der Hand. Mein liebes Fräulein, da habe ich gestern in der Eile statt meines Hutes dieses Kleidungsstück mitgenommen. Lola nimmt ihm das Päckchen aus der Hand, macht es auf. Ihr Schlüpfer kommt zum Vorschein. Sie lässt ihn durch die Hände gleiten. Na, und wegen mir kommen Sie gar nicht. Während Lola Rat den Zylinder und den Stock abnimmt, betritt der Clown wieder den Raum, den Hasen im Arm. Rat starrt ihn an. Lola drückt Rat auf den Stuhl neben ihrem Tisch und gibt ihm die Dose mit der Wimperntusche. Halten Sie mal. Lola spuckt zweimal hinein, verrührt die Spucke mit der Wimpernbürste und bemalt sich die Wimpern, zum Spiegel gebeugt. Schöne Augen, was? Rat wendet sich ab. Also nicht schön? Oh ja, oh doch, sehr, sehr schön. Lohmann und Goldstaub haben die Klappe zum Keller hochgestemmt und beobachten die beiden. Na, heute sind Sie wohl nicht in amtlicher Eigenschaft hier. Rat wirkt etwas verlegen. Ich fürchte, ich habe mich gestern etwas ungebührlich betragen. Lola greift nach einer auf dem Tisch liegenden Schachtel Zigaretten. Ja, das haben Sie. Heute sind Sie viel netter. Sie steckt sich eine Zigarette in den Mund und hält Rat die Schachtel hin. Rat greift danach, lässt sie aber fallen. Oh, pardon. Rat stellt die Puderdose beiseite und kriecht dann auf allen Vieren, um die herabgefallenen Zigaretten einzusammeln. Dabei immer die Beine Lolas vor Augen. Lola steckt sich die Zigarette an. Sie, Herr Professor, wenn Sie fertig sind, schreiben Sie mir dann eine Ansichtskarte? Mit verrutschter Brille und wirrem Haar taucht Rat wieder auf und legt vor Lola kniend die Schachtel auf den Tisch. Mensch, jetzt sehen Sie aber aus. Sie nimmt einen Kamm und kämmt Rat die spärlichen Haare nach hinten. Halten Sie doch mal still. Goldstaub und Lohmann schauen aus dem Kellerverschlag. So sollten Ihre Jungs Sie mal sehen. Sie reicht Rat, der noch immer vor ihr kniet, die Puderdose. Jetzt wollen wir aber mal weiterarbeiten. Sie taucht die Quaste in die Puderdose und pudert sich das Gesicht. Eigentlich sind Sie ein ganz hübscher Mann. Rat schaut abwechselnd Lola und die Puderdose an. Dann lächelt er geschmeichelt. Plötzlich beugt Lola sich wieder vor und bläst einmal kräftig in die Puderdose. Der Puder fliegt Rat in einer dichten Wolke ins Gesicht und auf Frack und Weste. Rat hustet, als wäre er am Ersticken, und zieht dann sein Taschentuch heraus. Lola bürstet ihm Frack und Gesicht ab und streichelt ihm über den Hinterkopf. Rat hustet immer noch. Lola krault ihn unterm Bart. Tut's weh, ja? Rats Husten legt sich. Nein. Ist es nun wieder gut? Ja. Kiepert erscheint in der Tür. Entschuldigen Sie, Herr Professor, dass ich Sie störe. Den Zylinder in der Luft haltend, beugt er sich zu Lola. Da draußen läuft ein Seemann mit einer dicken Brieftasche rum. Was geht es mich an? Schick doch die Guste raus. Bist du wahnsinnig? Wer wird denn der Guste Sekt spendieren? Dich will er. Tu ich nicht. Ich bin Künstlerin. Was bist du? Künstlerin. Kiepert wendet sich von Lola ab. Also, Herr Professor, was sagen Sie dazu? Eine Auffassung von Ihrem Beruf hat das Mädchen. Rat hustet. Der Wirt kommt herein, mit einer Flasche nebst Sektkübel im Arm. Hinter ihm ein Kapitän in Uniform, der fast die ganze Tür füllt. Er geht ziemlich betrunken auf Lola zu. Guten Abend. Da bin ich. Eben aus Kalkutta eingelaufen. Der Kapitän zieht eine Ananas aus der Seitentasche und legt sie vor Lola auf den Tisch. Von meiner Ladung. Er nimmt Lolas Hand und gibt ihr einen Handkuss. Was fällt Ihnen ein? Der Wirt entkorkt den Sekt und gießt ein. Machen Sie, dass Sie rauskommen. Ich tue Ihnen doch gar nichts. Der Kapitän bedrängt Lola immer heftiger. Als der Kapitän sich über die sich sträubende Lola beugt, stürzt sich Rat auf ihn und reißt ihn von Lola weg. Elender Bube hinaus! Sind Sie der Papa? Wie können Sie sich erlauben, diese Dame zu belästigen? Sind Sie vielleicht auf diese Dame abonniert? Herr Professor, bitte bewahren Sie doch die Kontenance. Schweigen Sie, Sie haben mir gar nichts vorzuschreiben. Ihr elenden Mädchenhändler. Was? Mädchenhändler! Jawohl, hinaus! Hinaus! Rat stößt den verdutzten Kapitän durch die Tür. Kiepert stürzt auf Rat zu. Aber Herr Professor, was erlauben Sie sich? Rat gibt ihm mit aller Kraft ein paar Ohrfeigen. Elender Kuppler! Also hören Sie mal. Wie kommen Sie denn dazu, hier jemanden rauszuschmeißen? Der Mann hat Sekt bestellt. Verschwinden Sie endlich! Ich zahle alles. Mädchenhändler hat er mich genannt! Lola sitzt da, zurückgelehnt, mit erstauntem Gesicht. Sie zieht ein Bein an den Körper. Strumpfband und gerüschtes Höschen sind zu sehen. Mädchenhändler! Herr Kapitän, jetzt machen Sie doch bitte keinen Krawall. Sie hetzen uns noch die Polizei auf den Hals. Jawohl! Polizei! Ich hol die Polizei, Sie alter Gauner! Herr, Sie wollt mich kalt machen! Kalt machen wollt mich der! Dass sich einer für mich prügelt, das ist schon lange nicht mehr da gewesen. Ich tat nur meine Pflicht. Na ja, nun regen Sie sich mal wieder ab, Professorchen. Sie gibt Rat ein gefülltes Glas und nimmt sich selbst eins. Dann wollen wir die Sache mal begießen. Sie stoßen an und trinken. Da reißt Kiepert die Tür auf. Herr Professor, Sie müssen gehen, schnell. Die Polizei ist da. Polizei? Ja, man darf sie hier nicht finden. Ich habe die Obrigkeit nicht zu fürchten. Sie vielleicht nicht, aber wir. Lola fasst Rat am Arm. Verschwinden Sie schon, Herr Professor. Sie schickt ihn zum Kellerverschlag, den Kiepert bereits aufgeklappt hat. Ich habe die Obrigkeit nicht zu fürchten. Rat ist nicht mehr zu sehen. Wir werden im Keller noch eine Fremdenpension aufmachen müssen. Der Kapitän, der Wirt, der Clown und andere. Sie reden auf einen Polizisten ein. Der Polizist betritt Lolas Garderobe. Der Wirt und der Kapitän drängen zur Tür herein. Kalt machen wollt er mich. Kalt machen. Lola setzt einen weißen, glänzenden Zylinder auf. Wer? Der Kapitän sieht sich im Raum um. Wohin hat sich der Kavalier denn verkrochen? Herr Wachtmeister, den hier sollten Sie besser aufschreiben. Der hat mich auf der Bühne überfallen. Der Polizist blickt sich in der Garderobe um. Wo habt ihr ihn versteckt, ihr Gauner? Also was wollen Sie denn von uns, Sie alter Säufer, Sie? Der Polizist geht die Wendeltreppe zu Lolas Schlafzimmer hinauf. Elende Buben, Sie kommen sofort hierher. Der Polizist bleibt stehen. Endlich habe ich euch. Die Klappe zum Keller öffnet sich. Lohmann steigt heraus. Los, wird's bald. Ihre Stunde hat geschlagen. Kommen Sie herauf und Sie auch. Rat zieht Goldstaub aus der Öffnung. Ihr Lümmel! Langsam kommt der Polizist die Treppe wieder hinunter. Der Kapitän zeigt auf Rat, der seine Manschetten ordnet. Das ist er. Kalt wollt er mich machen, Herr Wachtmeister. Das ist er. Der Polizist baut sich vor Rat auf, salutiert. Mädchenhändler hat er mich genannt. Verzeihung, Herr Professor. Der Mann verlangt, dass ich Anzeige erstatte. Dann erstatten Sie doch Anzeige. Rat dreht sich zu den hinter ihm stehenden Gymnasiasten um. Und ich werde auch Anzeige erstatten. Was heißt hier Anzeige erstatten? Verhaften Sie den Kerl! Sind Sie endlich ruhig? Mich wird hier keiner ruhig machen. Kalt wollte er mich machen. Mädchenhändler hat er mich genannt. Mädchenhändler! Das lasse ich mir nicht gefallen! Nun, das wollen wir aber mal sehen. Auf die Wache mit Ihnen, aber plötzlich. Rat steht vor seinen Gymnasiasten. Sie sind sich wohl darüber im Klaren, welche Folgen dieser Vorfall für Sie haben wird. Lohmann grinst. Er steckt sich eine Zigarette in den Mund und zündet sie an. Nehmen Sie die Zigarette aus dem Mund. Lohmann bläst Rat Rauch ins Gesicht. Sie sollen sofort die Zigarette aus dem Mund nehmen. Lohmann sieht Rat spöttisch an. Rat schlägt ihm die Zigarette aus dem Mund. Gestehen Sie, was suchen Sie hier? Dasselbe, was auch Sie hier suchen, Herr Professor. Rat gibt Lohmann eine Ohrfeige. Hinaus! Hinaus, ihr schändlichen Kerle! Lohmann und Goldstaub stürzen hinaus, wenden sich dann aber um. Unrat! Unrat! Unrat! Unrat! Elende Buben, wir sprechen uns noch! Wir sprechen uns noch! Rat greift sich ans Herz. Er stöhnt, wankt und setzt sich dann. Lola kommt ihm zur Hilfe. Um Gottes Willen, was haben Sie denn, Herr Professor? Es ist gleich vorbei. Sie haben sich zu sehr aufgeregt. Sie streichelt Rat zärtlich übers Haar. Verdammte Bimmelei. Ja, los, Lola, nun mach schon. Lola stellt sich vor Rat, fast schon in Pose. Kommen Sie auch ein bisschen mit raus, Herr Professor? Zuhören. Sie beugt sich zu ihm hinunter und krault ihn kurz am Bart. Ich bringe Sie wieder auf die Beine. Lola geht zur Tür, rückt am Zylinder und geht versonnen lächelnd die Bühnentreppe hinauf. Rat sitzt noch in der Garderobe. Kiepert ist bei ihm. Er zieht einen Flachmann aus seinem Frack hervor. Sie haben mir zwar ein paar saftige Ohrfeigen gegeben, aber ich bin kein nachtragender Charakter, Professor. Jetzt werde ich Ihnen mal eine kleine Einspritzung verpassen. Aus meiner Hausapotheke. Erreicht Rat den Flachmann. So, dann schütten Sie das mal runter. Glauben Sie wirklich, dass mir das helfen wird? Klar, da kriegen Sie wieder ein bisschen Mumm in die Knochen. Ja? Rat leert das Fläschchen in einem Zug und fängt furchtbar zu husten an. Dann atmet er wie befreit auf. So, jetzt können Sie sich wieder sehen lassen. Und jetzt kommen Sie mal mit. Wohin denn? In die Loge, das muss jetzt sein. Weshalb? Na, Sie wollten doch die Lola singen hören. Lola? Ja. Ja, Lola. Lola, den Zylinder auf dem Kopf, wiegt sich in den Hüften. Ein rätselhafter Schimmer, ein je ne sais pas quoi, liegt in den Augen immer bei einer schönen Frau. Doch wenn sich meine Augen bei einem vis-à-vis ganz tief in seine Saugen, was sprechen dann sie? Ich bin von Kopf bis Fuß auf Liebe eingestellt, denn das ist meine Welt und sonst gar nichts. Das ist, was soll ich machen? Hilfe hat Rat die Loge erreicht. Vor ihm hängt ein Rettungsring. Kiepert lüftet den Zylinder. Tusch! Meine verehrten Damen und Herren, ich gestatte mir, Ihnen unseren heutigen Ehrengast vorzustellen. Dr. Immanuel Rat, Professor am hiesigen Gymnasium. Rat lächelt geschmeichelt. sitzt jetzt mit dem Rücken zum Publikum auf einem Stuhl in der Mitte der leeren, mit weißen Schleiern verhängten Bühne. Sie trägt ein schwarzes, eng anliegendes Kostüm und einen großen, runden Hut. Eine Hand hat sie in die Hüfte gestemmt, den Arm auf der Stuhllehne. Ich bin von Kopf bis Fuß auf Liebe eingestellt, denn das ist meine Welt und sonst gar nichts. Lola lehnt sich zurück, indem sie sich mit den Händen an der Stuhllehne festhält. Was soll ich machen? Eine Natur. Lola beugt sich vor, legt einen Arm über die Lehne, umfasst mit der anderen Hand ihre Schulter. Männer umschwirren mich wie Motten das Licht. Und wenn sie verbrennen, ja, dafür kann ich nicht. Sie lässt den Stuhl los, stemmt mit einer entschlossenen Bewegung beide Hände in die Hüften und blickt zur Loge. Das unbenutzte Bett von Rath, auf das durch ein Oberlicht Sonne fällt. Über dem Bett ein Regal mit Büchern. Herr Professor, Ihr Frühstück! Die Wirtschafterin tritt an das Bett Raths und betrachtet sein auf dem Bett liegendes Nachthemd. Rath liegt angezogen, eine Negerpuppe im Arm, auf Lolas Bett. Morgen, Emanuel. Rath richtet sich auf und betrachtet erst verwundert das Bett, dann die Puppe, die er im Arm hält. Er drückt den Bauch der Puppe an sein Ohr und lauscht. Rath wirft die Puppe aufs Bett. Dann setzt er seine Brille auf. Ein Vogel zwitschert. Rath lächelt glücklich. Lola, an einem gedeckten Frühstückstisch stehend, eine Kaffeekanne in der Hand, lächelt ihm freundlich zu. Morgen, Emanuel. Rath schaut sie zweifelnd an. Sie klopft mit dem Löffel gegen eine Tasse und dreht sich zu ihm herum. Frühstück, Herr Professor. Rath fährt sich über die Haare, nimmt den Frack von der Stuhllehne und schlüpft hinein. Nun komm schon, Schatzi, der Kaffee wird kalt. Lola hilft ihm in den Frack und zieht ihn zum Tisch. Sie schenkt ihm lächelnd ein. Sag mal, Süßer, schnarchst du immer so? Ich glaube, ich habe gestern des Guten etwas zu viel. Ach, die paar Pullen Sekt, du verträgst schon einen ganz ordentlichen Stiefel. Rath lächelt geschmeichelt. Lola greift nach dem Zucker. Rath sieht ihr fasziniert zu. Eins? Da Rath nicht antwortet, sondern sie nur anstaunt, lässt sie es in die Tasse fallen. Sie nimmt ein zweites. Zwei? Drei. Sie wirft ein drittes Stück in die Tasse. Du bist ja wirklich ein Süßer. Rath rührt um und trinkt. Schmeckt's? Köstlich. Hervorragend. Na siehste. Das könntest du nun alle Tage haben. Dem stünde nichts im Wege. Ich bin ja noch unverheiratet. Es schlägt 8 Uhr. Klassenzimmer. Lohmann malt eine Karikatur Raths auf die Schultafel. Rath als Engel mit Heiligenschein, auf einer Wolke schwebend. Aus seiner Harfe strömen die Worte Lola, Lola. Rath in Aufregung, mit Hut, Mantel und Stock. Lola will ihm eine Nelke ins Knopfloch stecken. Halt doch kurz noch mal still. Sie steckt ihm die Nelke ins Knopfloch. So, damit du an mich denkst. Sie will ihm einen Kuss auf die Wange geben. Doch Rath eilt schon zur Wendeltreppe. Na, was ist, sagst du mir nicht einmal Adieu? Rath bleibt stehen. Und gib mir noch einen Kuss. Er wendet sich zu ihr um. Lola küsst ihn. Hast du mich denn noch lieb? Ja, ja. Doch. Doch. Klassenzimmer. Rath betritt den Raum. Die Schüler stehen auf. Rath tritt hinters Pult. Setzen. Die Schüler setzen sich. Rath bemerkt die vollgekritzelte Tafel hinter sich. Er mit gelüftetem Zylinder im Frack, über seiner Schulter ein Bein Lolas. Daneben die Worte Lola, Lola. Rath schaut entgeistert in die Klasse. Er nimmt den Schwamm. Auf der zweiten Tafel Rath als Engel. Mit weit ausholenden Bewegungen beginnt er, die Tafel abzuwischen. Da erhebt sich Goldstaub. Herr Professor, es stinkt hier nach Unrat. Ja, es stinkt hier gewaltig nach Unrat. Unrat, Unrat, Unrat, Unrat, Unrat. Der Korridor vor Ratsklasse. Mehrere Kollegen versammeln sich vor der Tür und lauschen dem Gejohle und Gepfeife. Seien Sie endlich still! Ich bringe Sie noch alle ins Zuchthaus, elende Buben, ihr! Der Direktor betritt die Klasse. Mit dem Schwamm in der Hand steht Rat bebend vor Wut vor der Tafel. Der Direktor schickt die Schüler auf den Hof. Dann mustert er Rat. Rat legt den Schwamm zurück. Der Direktor wirft einen Blick auf die Tafel. Nicht ohne Talent. Rat putzt sich mit dem Taschentuch die Hände ab. Der Direktor geht auf ihn zu und sieht die Nelke in seinem Knopfloch. Ich kann ja manches verstehen, Herr Professor, aber wie kann man seine ganze Zukunft gefährden wegen einer solchen Person? Er zieht sie heraus. Ich muss doch sehr bitten, Herr Direktor. Sie sprechen von meiner zukünftigen Frau. Das ist doch wohl nicht Ihr Ernst. Es ist mein vollständiger Ernst. Und ich verbitte mir jede weitere Bemerkung. Lolas Garderobe. Kiepert rauchend vor sich eine Tänzerin, Sachen im Arm. Koffer stehen herum. Na, jetzt pack schon deine Klamotten zusammen. Deinetwegen wird der Zug nicht auf uns warten. Es klopft. Herein. Rat erscheint in der Tür, in Frack und Zylinder, mit einem Strauß Nelken. Ah, so eine Überraschung. Tag, Herr Professor. Lassen Sie sich nur nicht abhalten, Sie kennen ja den Weg. Rat steigt die Treppe hinauf. Lola über das Bett gebeugt, im Reisekostüm einen Fuchspelz über der Schulter, beim Packen. Rat geht auf sie zu, mit schweren Schritten. Das ist aber nett, dass du mir noch Adieu sagen kommst. Sie packt weiter. Mein liebes Fräulein Lola, ich... Lola richtet sich auf, kommt auf Rat zu. Ihr Rock teilt sich an der Seite und gibt Bein, Strumpf und Strumpfband frei. Oh, und die schönen Blumen. Sie gibt ihm einen kleinen Kuss auf die Wange. Danke. Rat dreht verlegen seinen Zylinder in der Hand. Lola nimmt die Blumen, riecht daran, lächelt und legt sie aufs Bett. Mach doch nicht so ein trauriges Gesicht. Wir kommen doch schon bald wieder. Mein liebes Fräulein Lola, ich habe Ihnen noch etwas anderes mitgebracht. Er holt ein kleines Schächtelchen hervor. Würden Sie bitte dieses als Geschenk von mir annehmen? Lola nimmt das Schächtelchen und macht es auf. Es ist ein Ring darin. Sie nimmt ihn heraus und steckt ihn sich an den Finger. Und darf ich gleichzeitig um Ihre Hand anhalten? Mich willst du heiraten? Ja, ja, Fräulein Lola. Gott, bist du süß. Fräulein Lola, mein Kind, ich hoffe, du bist dir des Ernstes dieser Stunde voll bewusst. Hoch sollen sie leben, dreimal hoch. Opulente Hochzeitstafel. Und hoch sollen sie leben, hoch sollen sie leben, dreimal hoch. Professorchen, hätte ich Sie damals kennengelernt, dann wäre ich nun vielleicht auch Frau Professor. Jetzt habe ich nichts Besseres als diesen Zauberkünstler. Was hast du denn plötzlich gegen Zauberkünstler? Oh nein, bitte nicht schon wieder. Erspar sie uns wenigstens heute, deine faule Zauberei. Willst du wohl den Mund halten? Du wirst mich ohnehin nicht daran hindern, dem Professor eine Probe meiner Kunst zu zeigen. Werter Professor, wie Sie sehen, habe ich nichts in meiner Hand. Er greift nach Rats Nase und hält plötzlich ein Ei in der Hand. Achtung! Achtung, Herr Professor, Achtung! Und er zaubert ein zweites Ei aus Rats Nase. Kiepert gibt Rat die Eier. Rat, beide Eier in den Händen, schaut befremdet um sich. Lola, die Rat von unten herauf anschaut, fängt plötzlich an zu gackern. Rat lächelt. Lola lacht schallend. Rat nimmt Lola in die Arme und küsst sie. Ein Mädchen oder Wahrheitchen wünscht Papa Genosis. Ja, so ein sanftes Träubchen wäre Seligkeit für mich. Hotelzimmer. Du, Schatz, gibst du mir mal bitte den kleinen Koffer? Rat nimmt den Koffer vom Schrank. Der Koffer öffnet sich. Fotos fallen auf den Boden. Sie zeigen Lola Lola in eindeutigen Posen. Na, an dir ist ja Hopfen und Malz verloren. Rat kniet sich hin und sammelt die Bilder wieder ein. Was willst du mit diesen Postkarten? Was fragst du denn so dumm? Verkaufen natürlich, was denn sonst? Solange ich einen Pfennig besitze, werden diese Postkarten nicht verkauft. Rat vor einem Plakat Lola Lolas. Er saugt an einer abgerauchten Zigarette. Seine Haare und der Bart sind ungepflegt, die Brille herabgerutscht. Wenn eine Frau dich verstrickt ins Liebesspiel, prüfe zuerst ihren ganzen Sexappeal. Schau dir ihr Haar erst auf seine Farbe an, wenn man daraus den Charakter deuten kann. Dunklere Frauen sind ja gewöhnlich sanft wie der Mond. Schwerer durchschauen wirst du die süßen Hacker in Blond. Nimm dich in Acht vor blonden Frauen, die haben so etwas Gewisses. Rat gähnt erschöpft. Ist ihnen nicht gleich anzuschauen. Rat greift in die Brusttasche, holt einen Stoß Lola-Fotos heraus und breitet sie auf einem Tablett aus. Ein kleines Blickgeplänkel sei erlaubt dir, doch denke immer Achtung vor dem Raubtier. Nimm dich in Acht vor blonden Frauen, die Lola macht einen Knicks und geht ab. Rat drückt seine Zigarette aus, knöpft sich den Frack zu, nimmt das Tablett und geht damit in das Publikum. Lolas Garderobe. Lola sitzt am Frisiertisch und schminkt sich ab. Kiepert liegt hinter ihr auf einem Sofa. Rat kommt herein und stellt das Tablett auf einen Koffer. Lola schlägt die Beine übereinander und beginnt einen Apfel zu schälen. Na, wie war's, Geschäft? Zwei Postkarten. Ungebildetes Pack. Kiepert springt auf. Ungebildetes Pack? Ja. Sie haben's nötig. Sie sollten sich lieber mal rasieren. Wie sehen Sie denn aus? So kann man kein Geschäft machen. Ja, ja, gucken Sie mich ruhig an. Wir sind hier nicht mehr in der Schule. Kiepert verlässt erbost die Garderobe. Er hat recht. Du solltest dich wirklich mal wieder rasieren. Außerdem, was fällt dir eigentlich ein, die Leute da draußen ungebildetes Pack zu nennen? Wir leben doch schließlich von ihnen. Lola schneidet sich ein Stück Apfel ab und steckt es in den Mund. Ja, wir leben. Wir leben. Wenn's dir nicht passt, kannst du ja gehen. Ja, ich gehe auch. Ich gehe. Ich gehe. Er springt auf. Lieber wie ein Hund irgendwo verrecken, als dieses Leben weiterführen zu müssen. Er stürzt aus dem Zimmer. Lola zündet eine Gasflamme an, legt eine Brennschere in die Flamme, geht zu ihrem Stuhl, stellt ein Bein darauf und beginnt sich die Strümpfe auszuziehen. Die Tür geht auf. Rat erscheint, gebückt, verlegen, deprimiert. Er schließt die Tür. Lola lächelt. Ich brauche neue Strümpfe. Sie setzt sich auf das Sofa. Rat kniet vor ihr nieder. Lola streckt ihm das linke Bein entgegen. Rat zieht ihr den Strumpf an. Gib mir schnell die Brennschere. Rat nimmt sie von der Flamme. Lola zieht sich den zweiten Strumpf an, steht auf und setzt sich an den Frisiertisch. Rat bringt die Brennschere. Ist doch viel zu heiß. Rat sieht sich suchend um und geht dann mit der Brennschere zum Kalender. Er reißt ein Blatt vom Kalender, auf dem die 27 steht, legt es in die Schere und brennt es durch. Er führt die Brennschere ans Gesicht, bläst darauf und zieht mit der Schere ein zweites Blatt mit der 28 vom Kalender. Die Brennschere erfasst ein weiteres Blatt und reißt es herunter. Es raucht. 29. November. 2. Dezember. 27. Dezember. 31. Dezember. Es erscheint die Jahreszahl 1925. 1926, 1927, 1928, 1929. Betrachtet sich in einem Spiegel. Er ist total verwahrlost, seine Stirn voller Falten. Er schminkt sich einen schwarzen Strich über die Augen. Er nimmt einen Zug aus der Zigarette, stößt den Rauch aus und hustet. Er greift nach einer Clownsnase und setzt sie auf. Er nimmt seine Clownsperücke, er zieht wieder an der Zigarette und legt sich einen steifen, großen Pappkragen um. Kiepert kommt die Treppe herunter, in Frack und Zylinder. Na, Professorchen, Zigarre gefällig? Havanna mit Sumatra-Einlage. Rat nimmt die Zigarre. Sein Gesicht ist weiß geschminkt. Lola kommt ins Bild. Ein Handtuch um die Hüften. Herr Direktor, sind ja heute sehr gut aufgelegt. Ich habe auch allen Grund dazu. Ab heute nämlich haben wir eine erste Attraktion. Professor Dr. Immanuel Rat. Nun lass doch den ollen Mann in Frieden. Er hat dir nichts getan. Man musst du denn immer dazwischen quatschen? Dein Mann ist schon bald eine ganz große Nummer. Hier. Kiepert greift in die Seitentasche. Vertrag. Telegrafisch abgeschlossen. Na, und wo wird er wohl auftreten? Dreimal dürft ihr raten. Nirgendwo anders als im Blauen Engel. Rat dreht sich langsam um. Im Blauen Engel? Ja, mein Lieber. Großer Auftritt. In deiner Heimatstadt. Große Reklame. Professor Immanuel Rat. Niemals. In diese Stadt kehre ich nie mehr zurück. Das werden Sie sich schon noch überlegen. Das werde ich mir nicht überlegen. So? Wirklich? Das sähe Ihnen ähnlich. Erst lassen Sie sich 5 Jahre lang von Ihrer Frau aushalten und dann kneifen Sie, wenn Sie auch mal ein paar Groschen verdienen könnten. Dann sagt der Herr Professor einfach mal, nein, dahin gehe ich nicht. Nur hör doch auf, er wird's schon machen. Nein, das tue ich nicht. Wir reisen morgen früh und damit basta. Kiepert verlässt das Zimmer. Nein, das tue ich nicht. Niemals. Das könnt ihr nicht von mir verlangen. Reg dich doch nicht so auf. Ein Plakat von Lola Lola. Darüber eine Aufschrift. Persönliches Auftreten von Professor Immanuel Rath. Pelzmantel mit hochgeschlagenem Kragen betritt Lola den Blauen Engel. Kiepert steht beim Wirt, der gerade einen Artisten verabschiedet. So viele schöne Männer hier auf einem Fleck. Ohne sich weiter aufzuhalten, geht Lola zielstrebig in die Garderobe. Der Artist hat verblüfft seinen Koffer abgestellt. Verpassen Sie nur nicht Ihren Zug. Mensch, was verstehst du denn von der Liebe? Lola in der Garderobe. Sie macht sich am Spiegel zurecht. Mazeppa erscheint in der Tür. Er geht auf die Wendeltreppe zu, bleibt dort stehen und lüftet den Hut. Permettez-vous, Madame. Erlauben Sie, dass ich mich bekannt mache. Mazeppa, Hans Adelbert Mazeppa, Kraftakt. Na, und? Mazeppa legt eine Hand aufs Geländer. Ich bleibe hier, ihretwegen. So bin ich nun mal, ein Mann der Tat. Lola schließt ihren Mantel, nimmt die Tasche und geht an Mazeppa vorbei. Mazeppa versucht, sie zu küssen. Ach, nicht so stürmisch. Wir haben doch Zeit, oder? Lola lächelt ihm kurz zu und geht dann die Treppe hinauf. Mazeppa schaut ihr fasziniert nach. Auf ein paar Stunden kommt's bei mir nicht an. Blaue Engel. Davor eine murrende Menschenmenge. Gehen Sie doch bitte nach Hause. Es ist alles ausverkauft. Sechs spärlich bekleidete Tänzerinnen tanzen im Rhythmus der Musik. Pfeifen im Publikum. Dazwischen vereinzelte Rufe. Professor. Lola kommt auf die Bühne, Hände in den Hüften. Sie lächelt ins Orchester. Ihr Blick trifft auf Mazeppa. Nimm dich in Acht vor blonden Frauen, die haben so etwas Gewisses. Es ist ihnen nicht gleich anzuschauen, aber irgendetwas ist es. Ein kleines Blickgeplänkel sei erlaubt dir, doch denke immer Achtung vor dem Raubtier. Nimm dich in Acht vor blonden Frauen, die haben so etwas Gewisses. Sitzt mit ausdruckslosem Blick in der Garderobe und starrt in den Spiegel. Unter seinen Augen sind breite Ränder. Kiepert streicht ihm weiße Schminke auf die Stirn und verreibt sie im ganzen Gesicht. Rat lässt es sich willenlos gefallen und schließt hin und wieder die Augen. Der heutige Abend ist entscheidend für deine ganze Karriere. Naja, wenn jetzt alles klappt, bist du bald ein gemachter Mann. Scala, Berlin. Alhambra, London. Neben dem Spiegel. Guste. Pinsel. Hypodrom, New York. Hör doch auf, der bekommt ja einen Größenwahn. Vorläufig sind wir noch im Blauen Engel. Ja, mies machen, das kannst du. Was kannst du denn schon? Na, quatsch mich nicht an. Ja, wo ist denn die Nase? Er legt Rat den Kragen um. Nase? Ja, ja, die Nase. Du hast sie doch gehabt. Ich hab sie gehabt, du hast sie gehabt. Lassen Sie sich nur nicht nervös machen. Ich weiß, was in Ihnen vorgeht, Professorchen. Ich war genauso aufgeregt vor 20 Jahren bei meinem ersten Erfolg. Kiepert setzt Rat die Nase auf. Der zweite Bürgermeister ist auch da. Nur nicht aufgeregt sein, Herr Professor. Total ausverkauft. Alles ist da. Ihre Kollegen, Ihre Schüler, alles ist da. Das ist so ein Betrieb. Nur nicht aufgeregt sein, Herr Professor. Sehr richtig. Sie hat ganz recht. Nur nicht aufgeregt sein. Lass dich nicht nervös machen. Nimm dir ein Beispiel an mir. Jetzt geht's um die Wurst. Rat sitzt da mit starrem Blick. Die Revue-Mädchen eilen vorbei. Dann Mazeppa und Lola. Rat sitzt vornübergebeugt am Schminktisch. Lola sieht ihn herablassend an. Sie lächelt Mazeppa zu. Wenn ich mal eine schöne Frau sehe, dann gehe ich immer gleich richtig ran. Dafür bin ich nun mal bekannt. Rat schaut auf. Was hast du denn nur? Was machst du denn für ein Gesicht? Immer wenn ich mal ein bisschen gute Laune habe, markierst du ein Bajazzo. Was ist denn los hier? Ein bisschen dicke Luft, was? Das kommt in den besten Familien vor. Gestatten Sie, dass ich mich bekannt mache. Mein Name ist Mazeppa, Hans Adelbert Mazeppa, Kraftakt. Was sitzt denn noch hier rum? Geh raus, mach deinen Klamauk. Mazeppa stellt zwei Gläser auf den Tisch und wirft Lola eindeutige Blicke zu. Ich trete nicht auf. Rat bald die Faust. Würdest du gleich einmal von mir getrennt? Sag mal, was ist denn mit dir plötzlich los? Bist du wahnsinnig geworden? Du kannst mich doch jetzt nicht im Stich lassen, eine Minute vor dem Auftritt. Das geht doch nicht, Mensch! Lebt es da, wo man die Sonne kaum kennt? Er wird auftreten. Ich will dir folgen durch Wälder und Meer. Sie streckt mit entschiedener Handbewegung Rat die Perücke hin. Eisen und Kerker und feindliches Heer. Du machst schon, Perücke aufsetzen. Kiepert teilt den Vorhang und nimmt den Zylinder ab. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich bitte Sie für die kurze Pause um Entschuldigung. Eine kleine technische Störung. Sie werden aber reichlich entschädigt werden durch die nun folgende internationale Zaubernummer. Der Vorhang öffnet sich. Das Licht im Zuschauerraum geht aus. Innerhalb dieser Darbietung gestatte ich mir, Ihnen als ganz besondere Attraktion einen Mann vorzustellen, den Sie ja alle durch seine jahrelange, hervorragende pädagogische Tätigkeit am hiesigen Gymnasium kennen. Professorat! Raus mit dem Professorat! Ich sehe schon, meine Damen und Herren, ich brauche Ihnen gar nichts weiter zu erzählen. Ich will Ihre Ungeduld auch nicht länger auf die Folter spannen. Kiepert kommt von der Bühne und fasst Rat am Arm. Jetzt aufpassen! Du schmeißt mir sonst die ganze Nummer. Er zieht Rat auf die Bühne. Meine Damen und Herren, darf ich vorstellen, August, mein Zauberlehrling. Er deutet auf Rat. Dann krempelt er sich die Ärmel hoch. Meine Damen und Herren, was ich Ihnen jetzt zeige, ist ein ganz gewöhnlicher Zylinderhut. Ein original englischer Zylinderhut, meine Damen und Herren, ohne doppelten Boden, ohne Geheimtür, ohne Versenkung. Diesen Zylinderhut, meine sehr verehrten Damen und Herren, setze ich jetzt... Lola und Mazeppa kommen in den Saal. Mazeppa küsst sie zärtlich auf die Schulter. Auf den Kopf meines August und werde mir in wenigen Sekunden erlauben, Ihnen sofort eine lebende Taube darunter hervorzuzaubern. Ich weiß, meine Damen und Herren, dass Sie jetzt alle annehmen, die Taube befinde sich bereits darunter. Oh nein, da irren Sie sich. Kiepert nimmt Rat den Zylinder ab und zeigt ihn herum. Sehen Sie nur, bitte, leer, leer. Er schlägt klatschend auf Rats Stirn. Alles leer. Das Publikum biegt sich vor Lachen. Kiepert setzt Rat den Zylinder wieder auf. Meine Damen und Herren, bekommen Sie keinen Schreck, wenn Sie diesen Revolver in meiner rechten Hand sehen. Kiepert zielt auf den Zylinder, schießt, tritt zu Rat, lüftet den Zylinder. Eine weiße Taube flattert hervor. Und schon hat mein August keinen Vogel mehr. Das ist doch die Höhe. Danke, danke, meine Damen und Herren. Aber das ist noch längst nicht alles. Lola und Mazeppa küssen sich. Ich werde mir jetzt erlauben, einige Eier aus der Nase meines August hervorzuzaubern. Rat blickt stumpf ins Publikum. Sie nehmen sich ja alle an, mein August habe die Eier bereits unter seinem Zylinder. Weit gefehlt. Kiepert lüftet Rats Zylinder. Eine Taube fliegt heraus. Ah, noch ein Täubchen. Kiepert lässt seine Hand vor Rats Gesicht kreisen. Eins, zwei, drei, ein Ei. Wo bleibt denn dein Kikeriki, Mensch? Ein echtes Hühnerei. Bitte. Er zerschlägt es auf Rats Stirn. Er soll doch mehr Eier legen. Mazeppa umfasst Lola und küsst sie. Kiepert verbeugt sich. Wenn du jetzt nicht kräst, schlag ich dich tot. Lola und Mazeppa küssen sich. Verehrtes Publikum, auf vielfachen Wunsch, wiederhole ich jetzt. Er lässt seine Hand vor Rats Gesicht kreisen. 1, 2, 3, ein Ei. Er zeigt es herum. Ein original echtes Hühnerei. Bitte. Er zerschlägt es wieder auf Rats Stirn. Ha! Krähe! Mach Kikeriki. Kikeriki. Wenn du jetzt nicht Kikeriki machst, bring ich dich um. Kikeriki. Kiepert reißt Rat an die Rampe. Mach jetzt endlich dein Kikeriki. Kikeriki. Das Publikum tobt. Lola sieht sich erschreckt um und stürzt in die Garderobe. Unter den Pfeifen des Publikums taumelt Rat in die Garderobe. Nein! Lass mich! Was hast du denn? Was willst du denn von mir? Ich hab dir doch nichts getan. August. August. Kikeriki. Augustin. Augustin. Kikeriki. Alles ist hin. Geld ist hin. Ist hin. Leg nur ins Grab dich hin. Augustin, Augustin. Ach, du lieber Augustin, Augustin, Augustin. Ach, du lieber Augustin, alles ist hin. Rock ist weg, Stock ist weg. Augustin liegt im Dreck. Ach, du lieber Augustin, alles ist hin. Der blaue Engel. Hörspiel von Michael Farin nach dem Film von Josef von Sternberg. Drehbuch Karl Zuckmeier und Karl Vollmöller nach dem Roman Professor Unrat von Heinrich Mann. Lola Lola, Nadjeschta Brennicke. Professor Rath, Jens Harzer. Kiepert, Stefan Wilkening. Guste, Franziska Ball. Kapitän, Tommy Pieper. Mazeppa, Burkhard Dabinus. Wirtschafterin Christiane Blumhoff. Kellner, Direktor und Polizist Thomas Albus. Schüler Benedikt Fiegel, Matthias Kelle, Jonas Schmidt. Erzähler Beate Himmelstoß, Martin Umbach. Musik Zeitblom. Ton und Technik Hans Scheck, Susanne Herzig. Regieassistenz Andreas Wutz. Regie Bernhard Jugel. Produktion Bayerischer Rundfunk 2008. Redaktion Katharina Agathos.